Kapitel 1. Ein grauer, gerade mal 34-stöckiger Klotz. Über dem Hauptportal der Hinweis City Brüter und Konditionierungscenter London und auf einem Wappen der Wahlspruch des Weltstaats. Kollektivität, Identität, Stabilität. Der große Raum im Erdgeschoss ging nach Norden. Kalt starrte trotz des Sommers hinter den Scheiben, trotz der tropischen Hitze im Raum selbst, ein dürres, hartes Licht zu den Fenstern herein, suchte nach drapierten Gliederpuppen, nach der bleichen Gänsehaut, erforschter Körper, fand aber nur Glas, Nickel und das kahl schimmernde Porzellan eines Labors. Der einen Windrigkeit entsprach die andere. Die Overalls der Laborkräfte waren weiß, ihre Hände von fahlem, leichenfarbenem Gummi umschlossen. Das Licht war gefroren, tot, ein Gespenst. Nur den gelben Tuben der Mikroskope entlehnte es ein wenig Leben, legte sich Strich um satten Strich wie Butter auf die Röhren der langen, blanken Batterie auf den Labortischen. »Und dies«, sagte der Direktor, indem er die Tür aufschließ, »ist die Fertilisationsstation.« Tief über ihre Instrumente gebeugt, waren die 300 Fertilisatoren ganz bei der Sache, als der Direktor City Brüter und Konditionierungscenter den Raum betrat, mit angehaltenem Atem und unter abwesendem, einem Selbstgespräch ähnelnden Pfeifen beziehungsweise dem Summen höchster Konzentration. Ein Pulk neuer Studenten, sehr jung, rosig und unreif, folgte dem Direktor nervös und ziemlich devot auf den Fersen. Alle hatten sie Notizbücher dabei, in die sie, wann immer der große Mann sprach, eifrig kritzelten. Aus berufenem Munde, seltenes Privileg. Der DCK London bestand stets darauf, Studienanfänger persönlich durch die Abteilungen des Centers zu führen. »Damit Sie sich ein allgemeines Bild machen können«, sagte er ihnen dann. Ein allgemeines Bild mussten sie schließlich schon haben, wenn sie qualifizierte Arbeit leisten sollten. Allerdings, da aus ihnen ja gute, glückliche Mitglieder der Gesellschaft werden sollten, ebenso allgemein wie nur möglich. Denn der Schlüssel zu Tugend und Glück liegt, wie wir wissen, im Besonderen. Das Allgemeine ist ein intellektuell notwendiges Übel. Nicht Philosophen, sondern Laubsäger und Briefmarkensammler bilden das Rückgrat der Gesellschaft. »Ab morgen«, fügte er gerne an und lächelte seinen Studenten mit fast verhängnisvoller Leutseligkeit zu, »werden Sie sich reinknien müssen, da wird Ihnen für das Allgemeine keine Zeit bleiben. Bis dahin aber...« Bis dahin war es ein seltenes Privileg. Aus berufenem Munde direkt ins Notizbuch. Die Neulinge kritzelten wie verrückt. Hochgewachsen und etwas hager, aber sehr aufrecht, führte sie der Direktor hinein. Er hatte ein langes Kinn, große Zähne und einen ausgeprägten Überbiss, den seine vollen, üppig geschwungenen Lippen gerade noch bedeckten, wenn er nicht sprach. Alt, jung, 30, 50, 55? Schwer zu sagen. Außerdem stellte sich die Frage nicht. In diesem ihrem Jahr der Stabilität, 632 NF, wäre sie niemandem in den Sinn gekommen. »Ich fange am Anfang an«, verkündete der DCK, und die Streber unter den Zuhörern hielten seine Absicht in ihren Notizbüchern fest. »Fange am Anfang an.« »Das«, er wedelte mit der Hand, »sind die Inkubatoren.« Er zog eine Schutztür auf und zeigte ihnen unzählige Stellagen nummerierter Reagenzröhrchen. »Die wöchentliche Lieferung OVA«, erklärte er, »die wir hier bei Körpertemperatur lagern, während die männlichen Gameten«, er zog eine weitere Tür auf, »von 37 auf 35 Grad runtergeregelt werden. Volle Körpertemperatur macht steril.« »Thermowäsche macht den Bock zum Hammel, aber keine Lämmer.« Sich mit einer Hand an den Inkubatoren abstützend, gab er ihnen, während Bleistifte unleserlich über Seiten hasteten, einen kurzen Abriss des modernen Fertilisationsprozesses, sprach zunächst, natürlich, von seinem operativen Vorlauf, dem freiwilligen Eingriff zum Wohle der Gesellschaft, mal ganz abgesehen von der Prämie eines Halbjahresgehalts, ging dann über zu einer Grobskizzierung der zur Erhaltung lebensfähiger, ja aktiv sich fortentwickelnder Eierstöcke eingesetzten Technik, holte zu einer Erläuterung optimaler Temperatur, Salinität, Viskosität aus, sprach von dem Liquor, in den die extrahierten und gereiften Eizellen gelegt wurden, und demonstrierte gleich darauf, indem er seine Schützlinge an die Labortische führte, wie der Liquor aus dem Reagenzröhrchen auf die vorgewärmten Objektträger der Mikroskope geträufelt wurde, wie die enthaltenen Eizellen auf Defekte untersucht, gezählt und in einen porösen Behälter transferiert wurden, wie dieser, dabei zog er mit ihnen zum entsprechenden Arbeitsgang weiter, in eine temperierte Nährbouillon mit freischwimmenden Spermatozoen getaucht wurde, bei einer Mindestkonzentration von 100.000 pro Kubikzentimeter, wie er betonte, und wie der Behälter dann nach 10 Minuten der Nährlösung wieder entnommen und sein Inhalt erneut untersucht wurde. Wie in der Folge, sofern noch Eizellen unbefruchtet geblieben waren, der Tauchgang wiederholt wurde und gegebenenfalls noch ein drittes Mal. Wie daraufhin die befruchteten Eizellen in die Inkubatoren zurückgelegt wurden, wo Alphas und Betas nun bleiben würden, bis man sie auf Flaschen zog, während man Gammas, Deltas und Epsilons nach nur 36 Stunden wieder entfernte und dem Bokanowski-Verfahren unterzog. »Dem Bokanowski-Verfahren«, betonte der Direktor, und die Studenten unterstrichen die Worte in ihren kleinen Notizbüchern. Eine Eizelle, ein Embryo, ein Erwachsener. Im Normalfall. Eine Bokanowski-fizierte Keimzelle dagegen knospe und proliferiere. 8 bis 96 Zellknospen, und aus jeder entstehe ein tadellos gebildeter Embryo, und aus jedem Embryo ein normal großer Erwachsener. Also 96 menschliche Wesen, wo zuvor nur eines entstanden war. Fortschritt. Im Wesentlichen, schloss der DCK seinen Vortrag, besteht die Bokanowski-Fizierung aus einer Reihe entwicklungshemmender Schritte. Wir blockieren den Reifungsprozess und paradoxerweise reagiert die Keimzelle mit Vermehrung durch Zellknospung. Vermehrung durch Zellknospung. Die Bleistifte waren emsig. Er zeigte dorthin, wo auf einem sehr langsam laufenden Band eine vollbeschickte Reagenzdelage in einem großen Stahlkasten befördert wurde, aus dem ein zweiter gerade wieder auftauchte. Maschinen surrten leise. 8 Minuten seien die Reagenzröhrchen darin unterwegs, sagte er ihnen. 8 Minuten starke Röntgenstrahlung seien das Äußerste, was eine Eizelle verkrafte. Einige stürben ab. Von den übrigen bildeten die unempfindlichsten 2, die meisten 4, manche auch 8 Zellknospen. Sie alle kämen daraufhin wieder in die Inkubatoren, wo die neuen Knospen sich weiterentwickelten, bis sie nach 2 Tagen heruntergekühlt würden. Heruntergekühlt und gehemmt. Dann treten aus 2, 4, 8 Zellknospen wiederum Knospen aus, die mit einer nahezu tödlichen Dosis Alkohol behandelt würden und sich daraufhin neuerlich vermehrten. Knospe aus Knospe aus Knospe, die fortan, da weitere Wachstumsblockaden sich in der Regel als fatal erwiesen, in Ruhe reifen dürften. Unterdessen seien also aus dem ursprünglichen einen Ei 8 bis 96 Embryonen geworden. Ein ungeheurer Fortschritt, nicht wahr, gegenüber der Natur. Eineiige Zwillinge, aber nicht die albernen Zweier- und Dreierpacks vergangener Vivipara-Tage, als eine Eizelle sich gelegentlich spontan geteilt habe, sondern gleich im Dutzend, in Mengen. Mengen, wiederholte der Direktor und warf die Arme auseinander, als verteile er Spendabilität. Mengen! Einer der Studenten war aber so unvorsichtig zu fragen, worin denn dabei der Vorteil liege. »Mein lieber Junge«, der Direktor schoss sich sofort auf ihn ein, »verstehen Sie denn nicht? Verstehen Sie nicht?« Er hob mit feierlich ernster Miene die Hand. »Bokanowskis Verfahren ist ein Hauptinstrument gesellschaftlicher Stabilität.« »Hauptinstrument gesellschaftlicher Stabilität.« Genormte Männer und Frauen in konstanten Mengen. Aus einer einzigen Bokanowski-fizierten Eizelle die Belegschaft eines mittelgroßen Werks. 96 identische Zwillinge bemannen 96 identische Maschinen. Die Stimme bebte förmlich vor Begeisterung. Da weiß man doch wirklich, was man hat. Zum ersten Mal in der Geschichte. Er zitierte den planetarischen Wahlspruch. Kollektivität, Identität, Stabilität. Große Worte. Könnten wir endlos Bukanowskifizieren, alle unsere Probleme wären gelöst. Gelöst durch genormte Gammas, standardisierte Deltas, Einheits-Epsilons. Millionen eineiiger Zwillinge. Das Prinzip der Massenproduktion übertragen auf die Biologie. Doch leider, der Direktor wiegte den Kopf hin und her, können wir eben nicht endlos Bukanowskifizieren. 96 schien die Obergrenze zu sein, 72 guter Durchschnitt. Aus ein und demselben Eierstock und mit Gameten eines einzigen Vertreters des männlichen Geschlechts die maximale Menge eineiiger Zwillinge zu produzieren. Das war das Optimum, wenn auch leider suboptimal. Und selbst das war gar nicht so einfach. Denn in der Natur vergehen 30 Jahre, bis 200 Eizellen heranreifen. Unsere Aufgabe jedoch ist es, die Bevölkerung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu stabilisieren, hier und heute. Ein Vierteljahrhundert stockende Zwillingsproduktion, was nützte uns das? Fraglos gar nichts. Doch hatte der Reifungsprozess dank der Podsnap-Technik enorm beschleunigt werden können. Inzwischen waren mindestens 150 Eizellen binnen 2 Jahren garantiert. Fertilisieren und Bukanowskifizieren, sprich mit 72 multiplizieren, und man bekam innerhalb von plus minus 2 Jahren im Schnitt nahezu 11.000 Brüder und Schwestern in 150 Chargen eineiiger Zwillinge. In Ausnahmefällen können wir aus einem einzigen Eierstock über 15.000 Erwachsene gewinnen. Er machte einem hellhaarigen, rotbackigen jungen Mann, der soeben vorbeiging, Zeichen. »Mr. Foster«, rief er. Der rotbackige junge Mann kam zu ihnen. »Kennen Sie den Rekord für einen einzigen Eierstock, Mr. Foster?« 16.012 in unserem Center«, antwortete Mr. Foster wie aus der Pistole geschossen. Er sprach sehr schnell, hatte lebhafte blaue Augen und offenkundig Freude an Zahlen. 16.012 bei 189 baugleichen Serien. Selbstverständlich sind die Kollegen in einigen tropischen Zentren weit erfolgreicher, sprudelte er. Singapur erreicht oft 16.500 und Mombasa hat sogar die 17.000er-Marke geknackt. Aber die sind auch fein raus. Sie müssten mal sehen, wie ein Negrida-Eierstock auf Hypophysenpräparate anspricht. Ganz erstaunlich, wenn man nur europäisches Material gewohnt ist. Trotzdem, fügte er mit einem Lachen, aber auch kämpferisch blitzenden Augen und herausfordernd gehobenem Kinn hinzu, sind wir fest entschlossen, sie zu übertreffen. Ich arbeite gerade an einem herrlichen Delta-Minus-Eierstock. Er ist 18 Monate alt und schon über 12.700 Nachkommen, teils dekantiert, teils noch im Embryonalstadium und kein Ende abzusehen. Denen zeigen wir es schon noch. Das ist die rechte Einstellung, lobte der Direktor und klopfte Mr. Foster auf die Schulter. Begleiten Sie uns doch und lassen Sie die Jungen von ihrer Fachkenntnis profitieren. Mr. Foster lächelte bescheiden. Mit Vergnügen. Sie zogen weiter. An der Füllstation herrschten harmonische Hektik und wohlgeordneter Hochbetrieb. Lappen frischen, passgerecht vorgestanzten Schweinebauchfells sausten per Rohrpost aus dem Organmagazin in einem Untergeschoss herauf. Zzt und klack flogen die Rohrpostklappen auf. Der Flaschenauskleider brauchte nur die Hand auszustrecken, einen Lappen zu greifen, ihn einzuführen, anzudrücken, und noch ehe die ausgekleidete Ballonflasche auf dem Endlosband außer Reichweite war, zzt, klack, kam bereits der nächste Bauchfelllappen aus der Tiefe hochgeschossen und wartete darauf, in eine weitere Flasche eingepasst zu werden, die nächste in der endlos vorrückenden Prozession auf dem Band. Neben den Auskleidern standen die Matrikulatoren. Die Prozession zog herauf, eine nach der anderen wurden die befruchteten Eizellen aus ihren Reagenzröhrchen in die größeren Ballonflaschen transferiert, der jeweilige Bauchfellnährboden wurde rasch angeritzt, die Morula eingeführt, die Salzlösung eingefüllt, und schon war die Flasche vorübergezogen und die Etikettierer kamen zum Einsatz. Heredität, Fertilisationsdatum, Bukanowski-Gruppe. Die Daten wurden von den Reagenzröhrchen auf die Flaschen übertragen. Nicht länger anonym, sondern bezeichnet, identifiziert, schob sich die Prozession durch eine Wandschleuse gemächlich weiter zur Sozialprädestinationsstation. 88 Kubikmeter Registersätze, verkündete Mr. Foster genussvoll bei ihrem Eintreten. Mit allen einschlägigen Daten, fügte der Direktor hinzu. Jeden Morgen aktualisiert. Und nachmittags korreliert, die Basis der Kalkulationen. So und so viele Einzelwesen der verlangten Qualität, sagte Mr. Foster. In der und der Stückmenge geliefert. Fortlaufend optimierte Dekantierrate. Unverzüglicher Ausgleich aller Ausfälle. Unverzüglich, wiederholte Mr. Foster. Wenn Sie wüssten, wie viele Überstunden nach dem jüngsten japanischen Erdbeben bei mir aufgelaufen sind. Er lachte gut gelaunt und schüttelte den Kopf. Die Prädestinatoren legen den Fertilisatoren ihre Zahlen vor, die ihnen die bestellten Embryonen zuteilen. Und hier landen die Flaschen zur Prädestinationsfeinabstimmung, um anschließend ins Embryonenmagazin befördert zu werden, wo wir selbst uns nun hinbegeben wollen. Und mit diesen Worten öffnete Mr. Foster eine Tür und führte sie eine Treppe tiefer ins Untergeschoss. Die Temperatur war noch immer tropisch. Sie stiegen in ein sich verdichtendes Zwielicht hinab. Zwei Türen und ein doppelt gewendeter Korridor schirmten das Untergeschoss vor jedem Lichteinfall ab. »Embryonen sind wie fotografischer Film«, scherzte Mr. Foster und stieß die zweite Tür auf. »Sie vertragen nur rotes Licht?« Und in der Tat war die drückende Dunkelheit, in welche die Studenten ihm nun folgten, sichtbar und blutrot, als blickte man bei geschlossenen Lidern in die Nachmittagssonne eines Sommertags. Die bauchigen Ränder endloser, sich in der Ferne verlierender Glasballons, Reihe um Reihe, Regal um Regal, funkelten von ungezählten Rubinen, und zwischen den Rubinen hantierten schemenhaft Männer und Frauen mit purpurvioletten Augen und allen Anzeichen von Lupus erythematodes. Das Surren und Rattern der Apparaturen wälzte kaum merklich die Luft um. »Nennen Sie uns doch ein paar Zahlen, Mr. Foster«, meinte der Direktor, der des Redens müde war. Mr. Foster war nur zu gerne bereit, Ihnen ein paar Zahlen zu nennen. 220 Meter lang, 200 breit, 10 hoch«, er deutete nach oben. Die Studenten hoben wie Hühner beim Trinken die Augen zur fernen Decke. Drei Lagerebenen, Parterre, erste und zweite Galerie. Die spinnenartigen Verstrebungen der Galerieebenen verloren sich nach allen Seiten hin im Dunkel. Unweit von ihrer Gruppe entluden drei rote Gespenster an einer Fahrtreppe Glasballons. Die Rolltreppe aus der Sozialprädestinationsstation. Jeder Ballon kam auf eines von 15 Regalen. Jedes Regal war, obwohl man das mit bloßem Auge nicht sah, ein Förderband, das sich mit einer Geschwindigkeit von 33 1/3 Zentimeter pro Stunde bewegte. 267 Tage lang 8 Meter pro Tag. 2136 Meter insgesamt. Eine Runde ums ganze Untergeschoss, eine auf der ersten, anderthalb auf der zweiten Galerie und am 267. Morgen ins Licht des Tages der Dekantierstation. Ins unabhängige Dasein, das sogenannte. »Doch bis dahin«, schloss Mr. Foster, »haben wir mit Ihnen einiges anstellen können.« »Oh ja, eine ganze Menge.« Sein Lachen klang vielsagend und selbstzufrieden. »Das ist die rechte Einstellung«, bekräftigte der Direktor. »Sehen wir uns doch einmal um, wenn Sie dann alles erklären wollen, Mr. Foster.« Und Mr. Foster erklärte. Erklärte, wie der Embryo auf seinem Bauchfelllappen reifte, ließ sie von dem reichhaltigen Blutsurrogat kosten, von dem der Embryo sich nährte, erklärte, weshalb er mit Plazentin und Thyroxin stimuliert werden musste, erzählte vom Corpus-Luteum-Extrakt, zeigte ihnen die Düsen, durch die dieser von der 0 bis zur 2040er-Marke alle 12 Meter automatisch eingespritzt wurde, sprach von der graduell gesteigerten Hypophysär-Dosierung auf den letzten 96 Produktionsmetern, beschrieb den künstlichen maternellen Kreislauf, der bei Meter 112 an jeder Ballonflasche angebracht wurde, zeigte ihnen den Blutsurrogattank, die Kreiselpumpe, die für die ständige Durchfeuchtung der Plazenta sorgte und das Surrogat durch die synthetische Lunge und Abbaustofffilter trieb, erwähnte des Embryos lästige Anämieneigung und die erheblichen Dosen Schweinemagenextrakt und Fohlenfötusleber, die folglich verabreicht werden mussten. zeigte ihnen die einfache Vorrichtung, mit deren Hilfe auf den letzten beiden aller 8 Meter sämtlichen Embryonen simultan die Bewegungsgewöhnung angerüttelt wurde, deutete die Schwere des sogenannten Dekantiertraumas an und zählte die Vorbeugungsmaßnahmen auf, die diesen gefährlichen Schock beim Flaschenembryo durch entsprechendes Training verringern sollten. Klärte sie über die Tests zur Geschlechtsbestimmung ungefähr an der 200-Meter-Marke auf, erläuterte das Etikettiersystem, ein T für männliche, ein Kreis für weibliche und für die zu Free Martins prädestinierten Embryonen ein schwarzes Fragezeichen auf weißem Grund. Denn in den allermeisten Fällen, sagte Mr. Foster, ist Fertilität nur störend. Unter 1200 ein fruchtbarer Eierstock, das wäre für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Nur brauchen wir eben auch eine ordentliche Auswahl. Und dann muss man zur Sicherheit natürlich extra Bestände vorhalten. Also lassen wir bei bis zu 30% der weiblichen Embryonen die Entwicklung normal laufen. Die übrigen erhalten auf ihrem verbleibenden Weg alle 24 Meter eine Dosis männlicher Sexualhormone. Das heißt, sie werden als Free Martins dekantiert. Strukturell ganz normal, bis auf die Tatsache, wie er einräumte, dass sie doch ein klein wenig mehr zu Bartwuchs neigten. Nur eben steril. Garantiert steril. Und damit, schloss Mr. Foster, treten wir endlich aus der Sphäre lediglich sklavischer Nachahmung der Natur in die sehr viel interessantere der menschlichen Intervention. Er rieb sich die Hände. Denn selbstverständlich begnügte man sich nicht damit, Embryonen auszubrüten. Das konnte schließlich jede Kuh. Nein, wir prädestinieren und konditionieren. Wir dekantieren unsere Babys als sozialisierte Wesen, als Alphas oder Epsilons, als künftige Klärwerkskräfte oder, er hatte sagen wollen, Weltcontroller, besann sich aber rasch und sagte, künftige Direktoren von Brütern. Der DCK quittierte das Kompliment mit einem Lächeln. Sie passierten gerade an der 320-Meter-Marke das Regal 11. Ein junger Beta-Minus-Monteur hantierte mit Schraubenzieher und Maulschlüssel an der Blutsurrogatpumpe einer vorüberziehenden Ballonflasche. Mit jeder minimalen Drehung der Mutter stimmte er das Brummen des E-Motors weiter herunter. Tiefer, tiefer. Eine letzte Teildrehung, ein Blick auf den Drehzahlmesser und fertig. Der Monteur rückte 2 Schritte weiter und nahm sich die nächste Pumpe vor. »Verringert die Drehzahl«, erklärte Mr. Foster. »So zirkuliert das Surrogat langsamer, sprich durchströmt die Lunge in längeren Abständen, sprich der Embryo bekommt weniger Sauerstoff. Es geht nichts über Sauerstoffmangel, wenn man einen Embryo unterdurchschnittlich halten will.« Wieder rieb er sich die Hände. »Aber weshalb wollen Sie den Embryo denn unterdurchschnittlich?« fragte einer der Studenten arglos. »Schwachkopf«, bemerkte der Direktor und brach damit sein langes Schweigen. »Haben Sie sich noch nie überlegt, dass ein Epsilon-Embryo nicht nur eine Epsilon-Heredität verlangt, sondern auch ein Epsilon-Milieu?« »Nein«, das hatte der Student sich offenbar noch nie überlegt. Er wand sich vor Verlegenheit. »Je niedriger die Kaste«, erklärte Mr. Foster, »desto weniger Sauerstoff.« Als erstes Organ wurde das Gehirn affiziert, dann der Knochenbau. Bei 70% der normalen Sauerstoffzufuhr kamen Zwerge heraus, bei weniger als 70% augenlose Monster. »Die uns rein gar nichts nützen«, schloss Mr. Foster. Dabei wäre, hier wurde sein Ton verschwörerisch und sehr eindringlich, die Entwicklung einer Technik, die den Reifezyklus abkürzen könnte, ein wahrer Triumph. Eine Wohltat für die Gesellschaft. »Denken Sie nur an das Pferd!« Sie dachten. Mit 6 Jahren ausgewachsen, der Elefant mit 10. Während der Mensch mit 13 noch nicht geschlechtsreif war und erwachsen erst mit 20. Daher natürlich die Frucht der verzögerten Entwicklung, die menschliche Intelligenz. »Doch bei Epsilons«, sagte Mr. Foster sehr treffend, »brauchen wir keine menschliche Intelligenz.« Brauchten sie nicht und bekamen sie nicht. Obwohl aber das Epsilon-Hirn mit 10 ausgereift war, blieb der Epsilon-Körper erst mit 18 einsatzfähig. Lange Jahre überflüssiger und vergeudeter Unreife. Ließe sich die körperliche Entwicklung auf das Tempo beispielsweise von Kühen beschleunigen, was für eine enorme gesamtgesellschaftliche Ersparnis. »Enorm«, murmelten die Studenten. Mr. Fosters Enthusiasmus war ansteckend. Er wurde nun etwas sehr technisch, sprach von endokrinen Anomalien, die für das verzögerte Wachstum des Menschen verantwortlich waren, nannte als mögliche Ursache germinale Mutationen. Konnten deren Folgen aufgehoben werden? Konnte der einzelne Epsilon-Embryo durch geeignete Methoden auf die Normalität von Hunden und Kühen zurückgeführt werden? Das war die Frage. Und sie war fast gelöst. Pilkington in Mombasa hatte Wesen produziert, die mit 4 geschlechtsreif und mit 6,5 voll ausgewachsen waren. Ein wissenschaftlicher Triumph. Gesellschaftlich allerdings irrelevant. 6-jährige Männer und Frauen waren selbst für Epsilon-Arbeit zu blöd. Und leider hieß es bei dem angewandten Verfahren eben alles oder nichts. Entweder die ganze Modifikation oder gar keine. Noch suchte man also den idealen Kompromiss zwischen 20 und 6-jährigen Erwachsenen, bisher erfolglos. Mr. Foster seufzte und wiegte bekümmert den Kopf. Ihr Rundgang durchs blutrote Zwielicht hatte sie in die Nähe der 170-Meter-Marke am Regal 9 geführt. An diesem Punkt verschwand Regal 9 in der Ummantelung des Tunnelbrüters, in dem die Ballonflaschen den restlichen Weg zurücklegten und in dem es nur hier und da Scharten von 2-3 Metern Breite gab. »Hitzekonditionierung«, bemerkte Mr. Foster. Heiße und kühle Tunnelabschnitte wechselten einander ab. Mit der Kühle ging Unbehagen in Gestalt harter Röntgenstrahlung einher. Bis zur Dekantierung würden die Embryos eine Aversion gegen Kälte entwickelt haben. Sie waren zur Emigration in die Tropen prädestiniert, als Bergleute, Acetatseidenspinner oder Stahlarbeiter. Ihre Hirne würden bei Zeiten dazu gebracht werden, das Urteil ihrer Körper zu billigen. »Wir konditionieren sie darauf, viel Hitze zu vertragen«, schloss Mr. Foster. »Die Kollegen oben werden sie lehren, sie zu lieben.« »Und genau das«, merkte der Direktor geschwollen an, »ist das Geheimnis von Tugend und Glück. Zu lieben, was man tun muss. Darauf zielt alle Konditionierung ab. Den Menschen ihre unentrinnbare soziale Bestimmung genehm zu machen.« In einer der Lücken zwischen 2 Tunnelabschnitten führte eine Pflegerin vorsichtig eine lange, dünne Kanüle in den gallertartigen Inhalt eines vorbeiziehenden Glasballons ein. Die Studenten und ihre Mentoren blieben stehen und sahen einen Augenblick schweigend zu. »Nun, Lenina«, sagte Mr. Foster, als sie schließlich die Nadel herauszog und sich aufrichtete. Die junge Frau fuhr überrascht herum. Unverkennbar war sie trotz Lupus und purpurvioletter Augen ungemein hübsch. »Henry«, sie strahlte ihn an, eine Reihe korallroter Zähne. »Reizend, reizend«, murmelte der Direktor, der ihr 2-3-mal den Hintern tätschelte und im Gegenzug ein eher respektvolles Lächeln erhielt. »Und was injizierst du?«, fragte Mr. Foster betont geschäftsmäßig. »Ach, den üblichen Typhus und Schlafkrankheit.« »Tropenarbeiter werden ab Meter 150 vakziniert«, erklärte Mr. Foster den Studenten. »Da haben die Embryonen noch Kiemen. Wir immunisieren den Fisch gegen die Krankheiten des künftigen Menschen.« Dann wandte er sich erneut Lenina zu und sagte noch rasch, »Heute um 5:10 wieder auf dem Dach?« »Reizend«, wiederholte der Direktor und eilte nach einem letzten Tätscheln seiner Gruppe hinterher. Die kommende Generation von Chemiekräften des Regals 10 wurde reihenweise auf Blei, Ätznatron, Teer und Chlortoleranz getrimmt. Die ersten Stellagen einer Charge von 250 pränatalen Raketeningenieuren passierten soeben die 1100-Meter-Marke auf Regal 3. Eine spezielle Vorrichtung sorgte für stetige Rotation der Glasballons. »Um ihren Gleichgewichtssinn zu schulen«, erklärte Mr. Foster. »Denn Außenreparaturen an einer Rakete im Einsatz vorzunehmen, ist heikle Arbeit. Wir drosseln den Kreislauf, wenn sie aufrecht stehen, bis sie fast verhungern, und verdoppeln den Surrogatfluss, wenn sie kopfüber hängen. Irgendwann setzen sie die verkehrte Welt mit Wohlbefinden gleich. Im Grunde fühlen sie sich am Ende nur wirklich wohl, wenn sie auf dem Kopf stehen.« Und jetzt, fuhr Mr. Foster fort, möchte ich Ihnen noch die sehr interessante Konditionierung unserer Alpha-Plus-Intellektuellen vorführen. Wir haben gerade eine große Charge im Regal 5. Erste Galerie, rief er zwei Jungen zu, die im Begriff waren, ins Parterre hinabzusteigen. Sie sind etwa bei Meter 900, erläuterte er. Effektive intellektuelle Konditionierung ist eigentlich erst möglich, wenn die Föten ihre Schwänze verloren haben. Hier entlang. Doch der Direktor schaute auf seine Uhr. 3:10, sagte er. Ich fürchte, für die intellektuellen Embryonen bleibt uns keine Zeit. Wir müssen zur Frühlernstation hinauf, ehe die Kinder ihren Mittagsschlaf beendet haben. Mr. Foster war enttäuscht. Aber doch wenigstens einen Blick in die Dekantierstation, flehte er. Also gut. Der Direktor lächelte begütigend. Einen kurzen Blick.